Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Herzlich willkommen. Es gibt immer wieder diese Frage bezüglich dem Wudu. Wie mache ich korrekt Wudu? Natürlich gibt es auch Fragen über das Gebet und über andere Sachen. Aber eines der wichtigsten Fragen, damit du überhaupt beten kannst, ist natürlich, wie mache ich korrekt Wudu? Und das wollte ich inshallah ta'ala mit euch hier teilen. Ich möchte nicht auf Meinungsverschiedenheiten in einzelnen Bereichen angehen. Ich möchte nicht darauf eingehen, was sind die Pflichten, was sind die Säulen, was sind die freiwilligen Sachen oder die Sunna-Sachen vom Wudu, sondern ich möchte euch sagen, wie man korrekt inshallah ta'ala Wudu machen sollte oder wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam inshallah ta'ala gemacht hat, damit ihr inshallah ta'ala euch daran orientieren könnt und dementsprechend das auch ausführen könnt. Denn die Sahaba haben nicht gefragt, ja, ist dieser Teil Pflicht, ist das Sunna, ist das so, sondern sie haben sich den Propheten sallallahu alaihi wasallam angeschaut, wie er es gemacht hat und sie haben es dementsprechend dann gemacht. Fangen wir an, inshallah ta'ala. Das erste ist natürlich, was man haben sollte, die Absicht. Dass du die Absicht in deinem Herzen hegst, Wudu zu machen, dich rituell rein zu machen sozusagen, um dich zu beten. Das musst du nicht aussprechen, sondern einfach im Herz tragen. Und meistens ist das automatisch, wenn die Gebetszeit eintrifft und du gehst Wudu machen, dann hast du das schon im Herzen. Dann sagst du Bismillah und wäschst deine Hände dreimal. Du wäschst deine Hände dreimal und das kannst du vom Ellenbogen her dreimal wäscht, inshallah ta'ala. Wenn du das getan hast, spülst du deinen Mund dreimal aus. Du nimmst ein Stück Wasser und spülst es dreimal aus. Das machst du dreimal sozusagen. Nimmst Wasser in den Mund, tust du deinen Mund ausspülen und dann das Ganze ausspucken. Danach gehst du in die Nase, nimmst du ein Stück bisschen Wasser in die Nase, ziehst das mit der Nase hoch und dann tust du es mit der linken Hand wieder rausdrücken sozusagen. Wenn du das gemacht hast, nimmst du Wasser und beim Wasser nebenbei ist es wichtig, dass man nicht zu viel Wasser, also nicht den Wasserhahn voll aufdrehen oder so, dass volle keine Wasser fließt, so dass du am Ende hättest baden können mit dem Wasser, sondern ein bisschen aufdrehen oder manche machen auch, sie nehmen ein bisschen Wasser und machen den Wasserhahn wieder zu. Das ist auch möglich. Entweder drehst du den Wasserhahn ganz wenig auf, so dass es so ein ganz dünner Streifen wird und dann gehst du ans Wudu oder du machst ein bisschen auf und machst dann wieder zu. Oder am besten ist natürlich, du machst dir so ein kleines Gefäßchen, füllst das mit Wasser und dann nimmst du das von da. Das ist inshallah ta'ala am sparsamsten sozusagen. Und dann nimmst du als nächstes Wasser in deine Hände und wäschst dein Gesicht damit. Und das Gesicht ist, dass du vom Haaransatz hier bis zum Kinn und von dieser Stelle vom Ohr bis zur anderen Stelle ist das Standardgesicht sozusagen. Das ist, wenn du diese Stellen überall waschst, dann inshallah ta'ala hast du dein Gesicht gewaschen. Wichtig dabei bei allen Sachen ist, dass wirklich auch alles nass wird, dass man auch so hingeht und schaut, die Stellen sozusagen nass macht an den verschiedenen Bereichen, dass die nass werden. Und das Ganze machen wir auch dreimal. Und bei diesem dreimal ist auch wichtig, dass es erst als einmal zählt, wenn wirklich alles nass gemacht wird. Das werde ich gleich beim Arm nochmal zeigen, inshallah ta'ala. Das heißt, unser nächster Step, nachdem wir unser Gesicht gewaschen haben, ist unser Arm. Und zwar von hier vorne bis zum Ellenbogen, inklusive des Ellenbogen, inshallah ta'ala, dass du hingehst und deine rechte Hand zuerst wascht und dann das Ganze und dann die linke Hand. Die rechte Hand dreimal und die linke Hand auch dreimal, inshallah ta'ala. Dabei ist wichtig, wie gerade schon erwähnt, dass man nicht sagt, ich nehme jetzt einmal Wasser, dann ist das einmal, dann zweimal hier und dreimal hier. Das ist nicht das mit Sunna gemeint, sondern dass du den kompletten Arm wirklich komplett überall nass machst, auch dazwischen und hier drauf achten, dass alles, weil meistens ist auch hier so ein Problembereich, dass man schnell übersieht, alles nass machen, das ist einmal. Und wenn man dann das Ganze nochmal überall nass macht, ist das zweimal und das Ganze auch dreimal. Und dann geht man über zur linken Hand, bi'idhnillahi ta'ala, macht das Gleiche auch da. Wenn man das fertig hat, dann tut man seine Hände ein bisschen nass machen und geht mit der ganzen Hand, streicht über den Kopf einmal nach hinten und einmal wieder zurück nach vorne. Ja, von Haaransatz bis Haaransatz sozusagen macht man das einmal vor und einmal zurück, nur drüber streichen. Dann kann man noch mal ein bisschen Wasser nehmen und dann die Ohren über die Ohren streichen. Viele sagen das, indem du sagst, den Zeigefinger hier so ins Ohr rein und den Daumen hinten schön drüber waschen. Inshallah ta'ala, das kann man dann beides auch gleichzeitig machen. Dann hat man auch über die Ohren, inshallah ta'ala, korrekt gestrichen. Wenn man das fertig hat, dann geht man über zum Fuß. Den Fuß wäscht man auch von den Knöcheln an bis wirklich zwischen den Zehen. Man geht zwischen den Zehen mit dem kleinen Finger, wäscht zwischen den Zehen, sodass alles nass wird. Und das Ganze dann auch dreimal. Und dann geht man über zum linken Fuß, bi'idhnillahi ta'ala, macht das Ganze auch. Wenn man dann den Wudu, inshallah ta'ala, fertig hat, kann man noch die Shahada sagen, denn man sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Und dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wer das macht, wer den Wudu korrekt ausführt und dann diese Sachen sagt, öffnen sich für ihn, also die Shahada sagt, dann öffnet sich für ihn die 8 Tore des Paradieses. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala für euch dieses Video einen Nutzen sein lassen, bi'idhnillahi ta'ala. Und inshallah ta'ala werden wir Details auch auf dem Hasanat-Institut noch genauer, detaillierter beschreiben und vielleicht machen wir noch ein ausführlicheres Video dazu. Das war kurz, weil viele danach gefragt hatten. Bi'idhnillahi ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala seinen Nutzen sein lassen. Jazakumullah khairan, bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.